Der Schriftsteller und Drehbuchautor Felix Jackson feierte in den USA große Erfolge. Hier in Deutschland, seiner eigentlichen Heimat, war er nach dem Krieg fast völlig vergessen. Ihn selbst trieb auch nichts mehr nach Deutschland. Zu nachdrücklich hatten sich die Erlebnisse in seiner Erinnerung festgesetzt. Felix Jackson alias Felix Joachimson starb mit 90 Jahren 1992 in Kalifornien. Sie hören jetzt Ausschnitte aus dem Feature von Silvia Rauer, das vor 2 Jahren anlässlich der Ursendung produziert wurde. Das einzig Sichere ist das Wagnis. Als Sohn des wohlhabenden Exportkaufmanns Siegfried Joachimson kam Felix am 5. Juni 1902 in Hamburg zur Welt. Es ist nicht gerade das, was man als glückliche Kindheit bezeichnet, was ihn in den folgenden Jahren erwartete. Der kränkelnde Junge hatte nicht viel von seiner Familie, dem Vater, der unter anderem ein stiller Mäzen Frank Wedekinds war, der Mutter Fanny und der 4 Jahre älteren Schwester Claire. Geplagt von Asthma wurde Felix zur Luftveränderung erst auf eine Nordseeinsel, dann jahrelang in ein Internat in der Schweiz geschickt. Der sensible Schüler hatte sich mit überstrengen Regeln und drakonischen Strafen zu arrangieren. Bleibende negative Eindrücke, die auch Winterfreuden im Schnee nicht verwischen konnten. Zu Anfang des Ersten Weltkriegs, nachdem Felix wieder kurze Zeit zu Hause gelebt hatte, beging sein Vater Selbstmord. Für die völlig verstörte Mutter folgte ein lebenslanger Heimaufenthalt. Die Kinder sahen sie niemals wieder. Felix kam in den streng konservativen Haushalt der Großmutter nach Berlin, wo er das Abitur machen sollte. Finanziell war er gut versorgt, doch sein Traum von einer späteren Karriere als Pianist, Dirigent und Komponist wurde dem musikalisch sehr begabten Jungen von den bodenständigen Sachwaltern der väterlichen Hinterlassenschaft kurzerhand in ein Jurastudium abgebogen. Die Studienjahre in Freiburg behielt Felix Joachimson in Erinnerung als die glücklichsten, weil freiesten Jahre seiner Jugendzeit. Neben den juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Studien trieb er seine musikalische Ausbildung weiter voran, bis ein neuerlicher Schicksalsschlag, der Verlust des väterlichen Erbes durch Spekulation mit Kriegsanleihen, ihn zum Abbruch des Studiums zwang. Nach erfolglosem Versuch, in Lübeck eine Dirigentenstelle auszufüllen, ging Joachimson wieder nach Berlin und konnte sich beim Berliner Börsenkurier unter Emil Faktor, Herbert Jering und Oskar Bie als Lokalredakteur und Feuilletonist bewähren, mit einem Anfangsgehalt von inflationären 280.000 Mark. Neben seinem neuen Broterwerb arbeitete Felix Joachimson weiter an seiner musikalischen Karriere mit einem neuen Lehrer, dem Komponisten Kurt Weill. Doch die intensive Arbeit und später enge Freundschaft mit dem Meister zeigte ihm auch die Grenzen seines kompositorischen Talents auf. Beim Börsenkurier dagegen von der Leidenschaft fürs Theater infiziert und durch seine schriftstellerischen Erfolge dort ermutigt, wagte Felix Joachimson nach einem kleinen, schmerzhaften, aber auch lehrreichen Umweg über die Dramaturgie von Viktor Banowski den Sprung in einen ganz neuen Beruf, den des Bühnenautors. Die unerwartete Tat des bescheidenen jungen Mannes im Zimmer nebenan beschrieb am besten sein damaliger Börsenkurierkollege Pem, Paul E. Markus. Der geborene Hamburger war der stillste in der gewiss nicht unruhigen Redaktion. Man sah und hörte ihn eigentlich kaum und er war ungeheuer ernst. Sein Name, Felix Joachimson, war selten im Berliner Börsenkurier zu lesen, denn seine charmanten Wochenendfeuilletons schrieb er unter einem Decknamen. Ihn umgab immer etwas Geheimnisvolles. Und niemals hätte ich geglaubt, dass er im Grunde seines Herzens ein Revolutionär war, der eines Tages ausbrechen würde. Aber genau das tat er. Verließ kurz entschlossen seine Stellung und schrieb sein erstes Stück. Es hieß »Fünf von der Jazzband« und wurde sofort ein großer Erfolg. Joachimson liebte das Theatermilieu und die Arbeit als Bühnenautor und konnte mit seinen folgenden Stücken seine Erfolgsserie fortsetzen. Wenn auch immer wieder der unterhaltsamen Dramaturgie verpflichtet, ließen Joachimsons Stücke doch nie Zeitbezug und Hintersinn vermissen. 1932 ging er damit sehr mutig, sehr weit und legte mit seinem Drama »Die Optimisten« eine Anti-Nazi-Satire vor. Sein Protagonist, der Bankrotteur und Hochstapler Friedrich Wolke, vollzieht hier eine der Hitlers direkt vergleichbare Politkarriere. Nie vollständig gedruckt erschienen, noch nie aufgeführt, wären die Optimisten durchaus eine Wiederentdeckung durch die deutsche Bühne wert. Auch wenn Joachimson nicht zur Filmarbeit zu überreden war, so griff doch der Tonfilm nach seinen Stoffen. »Wie werde ich reich und glücklich?« kam 1930 in die Kinos. 5 von der Jazzband wurde nach einem Drehbuch von Hermann Kosterlitz durch Erich Engel 1932 verfilmt. Noch 1933 kam Kosterlitz' Verfilmung des Hässlichen Mädchens mit Dolly Haas zur Premiere. Obwohl die Namen des jüdischen Regisseurs und des Autors bereits aus der Filmbetitelung getilgt worden waren, kam es nach der Uraufführung zu antisemitischen Ausschreitungen, die vor allem Dolly Haas' Filmpartner Max Hansen trafen. Hermann Kosterlitz hatte schon vor Fertigstellung des Films emigrieren müssen und hat seinen Film in Deutschland nie gesehen. Für Joachim Sonn, der wie viele deutsch-jüdische Künstler und Intellektuelle sich lange einfach nicht hatte vorstellen können, dass sich so etwas wie ein Hitler-Deutschland wirklich etablieren würde, war nun klar, dass er das Land so schnell wie möglich verlassen musste. Joachim Sonn wurde von Joe Pasternak, der das deutsche Standbein der amerikanischen Universal-Filmproduktion aus Nazi-Deutschland 1933 abgezogen hatte, nach Wien und Budapest geholt. 1933 passte dort eine vom deutschen Markt und damit von ARIA-Gesetzen und Reichsfilmkammer unabhängige deutschsprachige Filmproduktion. 1932 hatte er bereits Joachim Sonns 5 von der Jazzband-Verfilmung produziert und schätzte den Autor sehr. Als die zunehmende Nazifizierung auch in Österreich und Ungarn die arbeits- und ökonomischen Bedingungen unmöglich werden ließ, mussten die Zelte abermals abgebrochen werden. Hermann Kosterlitz, fortan Henry Koster, ging mit Joe Pasternak 1936 zurück zur Mutterfirma in die USA. Hollywood hatte nicht gerade gewartet auf die vielen emigrierten Filmschaffenden aus Europa. Und speziell die Universal stand nach einem Führungswechsel am Rand des finanziellen Ruins, als Pasternak und Costa mit ihren europäischen Verträgen zu ihr stießen. Praktisch konnte nur ein Wunder helfen, sie in ihrer Stellung zu halten. Und das Wunder geschah. Pasternak und Costa entdeckten die erst 14-jährige kanadische Sängerin Diana Durbin und drehten mit ihr den Film Three Smart Girls, eine Teenager-Komödie mit musikalischen Einlagen. Durbins Mädchencharme und ihre ausgebildete Gesangsstimme eroberten das amerikanische Publikum im Sturm. Während Pasternak und Costa schon in Hollywood arbeiteten, schlug sich Joachim Sonn noch in Wien und Budapest durch. Ein letzter heimlicher Besuch 1936 in Berlin, den er wagte, um einem verhafteten Freund zu helfen, hatte ihn zwar Freunde vom Theater wiedersehen lassen, ihm aber auch tief enttäuschende Erlebnisse mit nazifizierten Kollegen beschert. In der schockierenden Atmosphäre von Denunziation und Terror entging er selbst nur um Haaresbreite der Verhaftung. Ein Telegramm von Joe Pasternak mit dem Ruf nach Amerika gab schließlich den Anstoß für die Abreise aus Europa und den endgültigen und radikalen Bruch mit Deutschland. Joachim Sonn, der so gut wie kein Englisch konnte, nicht einmal recht wusste, wo Kalifornien eigentlich lag und vom amerikanischen Filmbusiness nie etwas hatte wissen wollen, ging nach Hollywood. Eisern las er sich englische Sprachkenntnisse an und änderte seinen Namen kurzerhand in ein solides Jackson. Dem Gerücht zufolge, einem Gericht zufolge, das in der Kantine unter dem hochtrabenden Titel Soup à la Jackson daherkam und sich dann als gewöhnliche Kartoffelsuppe entpuppte. Er verzichtete bei der Universal auf eine deutschsprachige Sekretärin, fand in Bruce Manning einen hervorragenden amerikanischen Co-Autor und verweigerte sich fortan, wo es nur ging, der deutschen Sprache. Während der Vorbereitungen zum zweiten Diana Durbin-Film 100 Men and a Girl konnte sich Jackson mit dem Studiobetrieb der Universal vertraut machen und so wurde das Dreamteam Pasternak, Costa, Jackson wieder zusammengeführt. Aus ihrer Zusammenarbeit folgte für Universal eine einzigartige Erfolgsserie von Filmen mit Diana Durbin, dem neuen Leinwandstar vom erprobten Typ liebenswert kratzbürstiger Backfisch, der allerdings über die gut 10 Jahre der Zusammenarbeit auch langsam erwachsen wurde. Auch wenn man kein Kenner der amerikanischen Filmszene der 30er Jahre ist, muss man beinahe irgendwann einmal über den wohl berühmtesten Film gestolpert sein, zu dem Felix Jackson das Drehbuch geschrieben hat. Den Western-Klassiker Death Three Rides Again oder Der große Bluff in der Regie von George Marshall. Jacksons Drehbuch, dem noch jugendlichen Kinostar James Stewart auf den Leib geschrieben, machte aus einem traditionsgemäß bewaffneten Racheengel den ersten gewaltlosen Westernhelden der amerikanischen Filmgeschichte. Jacksons Tom Destry setzt auf Bluff statt Blei, auf Cleverness und Fairness, um den Tod seines Vaters zu rächen und das auf den Hund gekommene Örtchen Bottleneck von einer mörderischen Bande zu befreien. Unerwartet wird Destrys wichtigste Mitstreiterin die verruchte Saloonsängerin Frenchie, verkörpert von Marlene Dietrich. Bevor sie für die gute Sache in Destrys Armen stirbt, brilliert Frenchie Marlene mit ein paar perfekt in die Handlung eingearbeiteten und inzwischen weltberühmt gewordenen Songs von Friedrich Holländer. You've got that look, that leaves me weak. You with your eyes across the table technique. You've got that look between the lines. You with your let's get more than friendly design. I should be brave and say, let's have no more of it. But oh, what's the use when you know I love it? You'll only kill my will before I speak. So turn on that low left hook, that look that leaves. Die lange intensive Zusammenarbeit mit seinem jugendlichen Star Diana Durbin blieb für Felix Jackson auch privat nicht ohne Folgen. 1945 heirateten die beiden. Einige Zeit galten sie als das höchst bezahlte Paar Hollywoods. 1946 wurde eine Tochter Jessica Louise geboren. Diana ließ sich 1949 unter, wie es scheint, einigermaßen unangenehmen Bedingungen von Felix Jackson scheiden, zog sich für immer vom Filmgeschäft zurück und ging mit Tochter Jessica und ihrem neuen Ehemann, dem Regisseur Charles David, nach Frankreich. Über diese Ehe hat Felix Jackson nie gerne Auskunft gegeben, wie er überhaupt von seiner Person und seinen privaten Dingen nie ein Aufhebens machte. Seine letzte Frau, mit der Jackson bis zu seinem Tod gut 37 gemeinsame Jahre verbracht hat, war die österreichische Schauspielerin Ilka Windisch, die mit ihrem ersten Mann, dem Journalisten Joe Israels, erst nach dem Krieg nach Amerika gekommen war. Ilka und Felix hatten sich nach Joes Tod 1954 bei Dreharbeiten in New York kennengelernt. Sie heirateten 1955 auf Fire Island, er 53, sie 30 Jahre alt. Ihr Sohn Lawrence Felix wurde 1956 geboren. Alle seine Kinder haben während der Ehe mit Ilka irgendwann einmal bei ihm oder in seiner Nähe gelebt. Selbst Dianas Tochter Jessica kam aus Frankreich wieder zu ihnen nach Kalifornien zurück. Diverse wechselnde Partner kamen dazu, einige Enkelkinder, und die Probleme wurden nicht kleiner. Alle waren zeitweilig vertraute Familienmitglieder, verloren aber auch immer wieder für längere Zeit den Kontakt. Dauerhaft zusammenzuhalten war die komplizierte Großfamilie nicht, obwohl sich Vater Felix offenbar nach Kräften bemühte. Nach über 10 Jahren Hollywood, etlichen Differenzen mit der Universal und einer vierten zerrütteten Ehe brach Felix Jackson 1948 die Zelte im sonnigen Kalifornien ab, ging nach New York und wechselte zum aufkommenden Medium Fernsehen. Hier arbeitete er anfangs wieder als Autor, dann produzierte er mehrere musikalische Sendereien und 1953 löste er Mr. Television Worthington Minor als Produzent des renommierten Studio One bei der CBS ab. Unter dem neuen Produktionsleiter Felix Jackson gewann das Studio One noch weiter an Profil und gilt bis heute als eine der innovativsten und besten Live-Fernsehspielreihen des sogenannten Golden Age des amerikanischen Fernsehens. 1956, bevor sich auch das Studio One wie viele andere Programme immer mehr Hollywood-Formaten verschrieb und die Entwicklung fernsehspezifischer Dramaturgien nach und nach aufgab, verließ Jackson New York und ging zurück nach Kalifornien. Ein Angebot der NBC, ab 1960 in Kalifornien das Amt eines Vizepräsidenten und Programmverantwortlichen für das Fernsehprogramm der amerikanischen Westküste zu übernehmen, kam Jackson da gerade recht. Obwohl das eigentlich eher ein Job für einen Manager und Politiker als für einen Kreativarbeiter wie Felix Jackson war, bewährte er sich auch in dieser neuen Position, wie seine Frau zu berichten wusste, mit viel harter Arbeit und enormer Durchsetzungskraft in den 5 Jahren bis zu seinem Ausscheiden aus der NBC 1965. Gänzlich vom Film- und TV-Business zurückgezogen, konnte sich Felix Jackson wieder voll seiner Idee widmen, ein amerikanischer Schriftsteller zu werden. Schon 1955 hatte er neben der Fernseharbeit seinen ersten Roman fertiggestellt. 1957 erschien der zweite Roman, Maestro, ein Melodram, in dem Jackson auf eigentümliche Art ein für allemal mit seinem Musikertraum aufzuräumen schien, indem er ein alter Ego, einen erfolgverwöhnten Dirigenten, der sich in seiner glanzvollen Karriere eingekapselt hat, menschlich scheitern ließ. Ohne Zweifel ein großer Gewinn für die hiesige Rezeption und damit auch neuerliche Würdigung Jacksons in Deutschland ist die Entdeckung seines letzten Romans für die deutsche Literaturlandschaft. Das Buch war erstmals 1980 unter dem Titel Secrets of the Blood in New York erschienen. In der dramatischen Geschichte des jungen jüdischstämmigen Anwalts Hans Bauer, der sich im authentisch gezeichneten Berliner Theater- und Filmmilieu des Jahres 1933 bewegt, verarbeitete Jackson viele seiner erschreckenden Erfahrungen und Erlebnisse in der Nazizeit in hochkonzentrierter Form. In den 1980er Jahren, nur wenige Jahre vor seinem Tod, erhielt Felix Jackson in Kalifornien noch zahlreiche Besuche von Wissenschaftlern und Journalisten, die sich die Aufarbeitung des Filmexzellententums zur Aufgabe gemacht haben. Auch der Filmhistoriker Gero Gandert, langjähriger Kustos der Stiftung Deutsche Kinemathek, heute samt Filmmuseum im Berliner Sony Center ansässig, lernte Felix Jackson in seinen späten Jahren kennen. Ich habe im letzten Drittel meines Lebens durch Bekanntschaften und Freundschaften mit jüdischen Emigranten so eine zusätzliche menschliche Dimension gewonnen. Und Felix Jackson ist nur ein Fall von verschiedenen, aber einer, der mich immer besonders angerührt hat. Ein kleiner, verletzlicher Mensch, sehr verschlossen, den man mühselig ein bisschen auftauen konnte. Er wollte eigentlich von Deutschland nichts wissen. Immer noch, nach so vielen Jahren. Und wenn ich das mit anderen Emigranten, mit anderen Filmemigranten, mit denen ich Kontakt hatte, vergleiche, dann war seine Abwehrhaltung gefestigter. Er hatte sich irgendwie eingeigelt. Man hatte bei ihm das Gefühl, das, was 1933 ihm widerfahren ist, eigentlich erst vorgestern war. Das war permanent noch da, das war noch präsent für ihn. Und wenn ich jetzt nachdenke und meine vielen Begegnungen mit Emigranten Revue passieren lasse, ich habe es nicht ein zweites Mal so intensiv erlebt, dass die Vergangenheit Gegenwart war wie bei ihm. Sie hörten ausgewählte Passagen aus dem Feature »Das einzig Sichere ist das Wagnis«. Der Autor Felix Jackson, porträtiert von Silvia Rauer. Es sprachen Marina Behnke, Till Hagen, Thomas Vogt und Barbara Becker. Regie führte die Autorin. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin 2003.